Gründlichkeit ist deine Stärke. Mit ihr veränderst du die Welt. Gehst mit großer Perfektion an deine Werke. Immer besser werden ist, was für dich zählt. Aber wäre denn das Leben ohne Fehler nicht auf Fahrt? Sind es nicht die Unvollkommenheiten, durch die man Spaß am Leben hat? Lach über deine Fehler, das Leben ist zu kostbar, um zornig zu sein. Mit Humor geht alles leichter, denn ein Nörgler bleibt meistens allein. Du willst alles optimieren, Reformen nimmst du in deine Hand, willst dich dabei auf keinen Fall blamieren. Fehler bringen dich außer Rand und Band. Dein Zeigefinger zeigt zum Himmel, und das ist gut und richtig so. Aber wären doch nicht auch mal Wolken, wären wir nicht wirklich froh. Leben ist zu kostbar, um zornig zu sein. Mit Humor geht alles leichter, denn ein Nörgler bleibt meistens allein. Bleibt meistens allein.